The news is next. C'est 38 ans que ses amis ont baptisé le surdoué de la classe politique à Bruxelles. 18. Parteitag der Kommunistischen Partei Norwegens wurde am Nachmittag mit der Annahme der politischen Hauptresolution beendet. In dem Dokument wird der Kampf gegen die USA Mittelstreckenraketen. You're listening to BFBS in Germany, the radio division of the SSV. Sigurnosti berlinskih zračnih koridora. Predstavnik američkog ministarstva vanjskih poslova rekao je Washingtonu da su... Wir wollen wieder ein...